Hallo Chris. Hallo. Gute Richie. Hey Chris, shut up. Alles gut? Ja, gut. Ja. So, wo waren wir gerade stehen geblieben? Ach so, genau, mit dem Network. Erzähl weiter. Also, falls ihr es nicht mitbekommen habt, wir haben gerade so eine Art Pre-Show auf unserem Livestream abgehalten und alles, was da gesagt wurde, wurde abgeschrieben und im Internet veröffentlicht. Also, falls ihr das nochmal nachlesen wollt, könnt ihr das tun. So, Chris, weiter? Network. Funktioniert, hast du gesagt. Mit dem DNS-Schlupfloch. Proxy. Mit dem DNS. Na, der Sammy hat ja gerade hier geschrieben, dass er, wenn er einen US-Dollar zahlt, er nicht mal so einen DNS-Tunnel braucht. VPN-Tunnel. Ja, aber du musst dein Apple TV auf US-amerikanischen Store umhüppeln. Ja. Und darauf habe ich im Prinzip wenig Bock, weil ich da einfach viel zu faul auch für bin. Muss man ganz ehrlich so sagen. Ich möchte, da bin ich bei beiden dann aber auch am Start. Wenn der Fight Pass bei uns im deutschen Apple TV aufpoppt, und auch das WWE Network. Ich werde instant beides sofort höchstwahrscheinlich Long Life abschließen. Aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Fight Pass mit Stream und so, boah, das ist mir irgendwie zu unkomfortabel. Nee, Das ist wirklich nicht nervig. Das funktioniert hervorragend. Ja, aber ich möchte da nicht noch so ein Device rumzippeln lassen. Ich möchte einfach nur auf das Icon drücken und dann aha und play. Ein bisschen scrollen, ein bisschen gucken und dann möchte ich einfach Play drücken. Ich möchte nicht dann irgendwie noch Airplay drücken und dann... Es sind zwei Knopfdrücke. Ja, es sind mir schon zu viele. Es sind mir drei zu viele. Ja, aber gut, dann hast du es auch nicht besser verdient. Dann bist du einfach ein schlechter Kunde. Gibt ja immer den sogenannten Arschloch-Konsumenten und das bist du dann wahrscheinlich in dem Fall. Und bei der PS4 brauchst du kurzfristig einen US-Account, dann kannst du auch über die PS4 schauen. Ja, das wäre natürlich auch eine Lösung, ne? Das Network über die PlayStation 4 zu gucken. Wenn da alle Apps oder wenn die Apps sich denen angleichen, ja, wie zum Beispiel Watch Ever und Amazon, dann verzichte ich da auf PS4. Streaming-Dienste, die finde ich nämlich scheiße, die Apps. Die Apps, ja. Die IGN-App ist echt doof. Also die ist ja wirklich scheiße. Das Leben könnte so schön sein mit der IGN PS4-App, aber die ist wirklich scheiße. Das Leben könnte auch so schön sein, wenn man Fan ist. Rafael dos Anjos? Richtig. Das ist eine schwule Sau. Dein Homie hat verloren. Benson Henderson. Also das Erste, was mir natürlich sofort in den Kopf geschossen ist, ist die Frage, die ich dir jetzt stelle. War die Stoppage gerechtfertigt oder nicht? War die Stoppage gerechtfertigt oder nicht? Hättest vielleicht du weiterlaufen lassen? Na gut. Na, wir müssen vielleicht erstmal den Sachverhalt aufrollen. Erste Runde, was war das? Dritte, vierte Minute? Das mag sein. Benson Henderson, die coolste Aktion sowieso in dem Fight hat Benson Henderson abgeliefert. Er hat einen fucking Pushkick gegen Rafael dos Anjos gebracht und er hat ihn richtig mal aus den Latschen gekickt. Ey, hast du den Kick abgefeiert oder nicht? Ja. Kannst du dich nicht mehr dran erinnern? Ja, genau. Ich hab's live geguckt. Ich war im Halbschlaf. Ey, das war großartig. Ich hab mir nur gedacht, dieser dos Anjos. Ich hab mir aber schon gedacht, als die ersten Fäuste von dos Anjos kamen, das könnte heute eng werden. Das wird schwierig. Der hat ja wirklich ein Striking, das sich wirklich gewaschen hat. Und dann, man hat es sich schon denken können, Benson kriegt eine heftige Linke, geht nieder, bekommt dann, während er am Boden liegt, nochmal eine rechte oder sowas, ist ja auch egal, bekommt zumindest nochmal richtig einen in die Fresse. Und Mugliata, man weiß es nicht, höchstwahrscheinlich, der Dicke war es, ist dazwischen gegangen und ich habe mir natürlich als erstes gedacht, viel zu früh, auch beim zweiten Replay habe ich mir gedacht, viel zu früh ist Mugliata dazwischen gegangen. Und beim dritten Replay, aus einer anderen Engel, da habe ich mir gedacht, der hätte dann höchstwahrscheinlich noch die dritte, vierte und fünfte Faust kassiert. Also ich muss leider sagen, nach den ein oder anderen Replays, die ich gesehen habe, gehe ich damit konform, dass Mögliata abgepfiffen hat. Ja, es war John McCarthy, der da als Referee tätig war. John McCarthy, okay. Und ganz ehrlich, bei mir war es echt so, dass ich mich so ein bisschen geärgert habe, dass Benson Henderson verloren hat, weil ich hätte schon Bock darauf gehabt, dass Henderson hier nochmal so eine Streak startet und die UFC beziehungsweise auch Anthony Pettis genau, irgendwann dieses Rematch abhalten zu lassen. Weil er ja auch im letzten Kampf, in den letzten beiden möchte ich nicht sagen, im letzten Kampf speziell sehr confident wirkte. Ja, letzter Kampf war hervorragend gegen den Dagestani, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Nurmagomedov. Nee, war es nicht. Habilov war es. Ja, richtig, Habilov. Rustam Habilov, richtig. Rustam. Aber nichtsdestotrotz, jetzt ist es nun mal so, das bedeutet natürlich für diese sowieso schon mit Contendern gespickte Featherweight Division, Moment mal, Lightweight Division, dass jetzt noch mehr Action da drin eigentlich los ist, wenn man das so sagen kann. Also dass jetzt noch mehr Contender aufgetaucht sind und jetzt hast du noch Eddie Alvarez, die Verpflichtung, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja. Einer der ganz wenigen Kämpfer, die nicht schon bei der UFC unter Vertrag sind, die man mehr als nur auf der Rechnung haben muss. Also, das hat natürlich jetzt wieder viel durcheinander gebracht, dieser Sieg von Dos Anjos. Und man hofft natürlich immer, dass wenn es dazu kommt, wenn es zu so einer Niederlage kommt, dass das dann, ja, dass es da einfach keine Diskussion drüber gibt. Aber jetzt kann man wieder drüber diskutieren, war es zu früh, war es nicht zu früh, ich sehe es wie du. Das war ein klarer Knockout oder Knockdown und dann hat er die Schläge am Boden noch kassiert und ja. Also du bist auch der Meinung, er hätte dann definitiv noch mehr kassiert, ne? Vermutlich schon. Es ist echt schwierig zu sagen, weil also Benson Henderson ist schon ein Typ, der auch was einstecken kann. Das hat er auch gegen Frankie Edgar schon gezeigt. Mhm. Und der auch zurückkommen kann. Josh Thompson hat er ja auch ein paar gekriegt. Ja, aber er war halt aus meiner... Das ist schwierig zu sagen. Er stand danach halt sofort wieder und sah... Hat gejoggt. Ja, sah quietschfidel aus. Ja. Und hat auch wieder seinen Zahnstocher unterm Mundschutz gehabt. Eigentlich haben sie danach ja immer geguckt. Also... Das war ja so, dass Benson Henderson bis zum Nate Diaz Fight wusste keiner, dass er immer mit einem Zahnstocher kämpft im Mund. Was? Das wusste ich noch gar nicht. Ja, Benson Henderson hatte, also jetzt muss ich vorsichtig sein, natürlich könnte es sein, dass es seit dem Nate Diaz Kampf keinen Zahnstocher mehr bei Benson Henderson im Mund gab und jetzt erst wieder einen gab, aber bis zum Nate Diaz Fight definitiv hat Benson Henderson immer einen Zahnstocher in seinem Mund irgendwie versteckt zwischen Zähne und Mundschutz oder so. Und im Kampf danach, also nach diesem Nate Diaz-Kampf, haben die dann begonnen, draußen, wenn sie die Kämpfer checken, auch im Mundraum zu gucken, ob er nicht wieder seinen Zahnstocher da irgendwie versteckt, weil das natürlich extrem gefährlich ist, wenn du da mal eine gebombt kriegst, dass da so ein Zahnstocher irgendwie dir so ein unfreiwilliges Piercing verschafft. Mhm. Und diesmal hat er dann wieder drin gehabt, den Zahnstocher. Ist ja eigentlich eine coole Socke, ne? Ich fand auch das Interview dann, ja... Rafael Dos Anjos, typisch, ja, ich möchte da nichts gegen irgendwelche strenggläubigen Leute sagen, könnt ihr machen, was ihr wollt, aber ich hab den Kampf Gott zu verdanken, den Sieg und alles, bla bla bla. Ich hab mir nur halt deine Fresse, Junge. Du musst dir das vorstellen, ich denk mir immer so, wenn das ein Araber wäre, weißt du, und der steht da und fängt die ganze Zeit an, über Allah so zu reden. Ich glaube, da würde es, ich glaube, die Leute würden anfangen zu buhen. Ja. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt bei einem Event in Abu Dhabi, aber keine Ahnung. Dann halt am Rest. In Tulsa glaube ich schon. Ja. und dann hat, wie heißt der Eierkopf? Das Matthew McConaughey. Ach, du meinst der Referee? Oder nein, was? Der Sprecher, der alles weiß im MMA. Kenny Florian, wer war denn da? Na, der Eierkopf. Wo ich gedacht habe, dass der bei dem... Ach so, ja. Nicht Scholler, sondern... Ja, John Ennick. John Ennick, genau. Als er dann gefragt hat, ja, was sind die nächsten Aufgaben, dem jetzt den Number-One-Ranked-Guy besiegt. Alter, hallo. Und was sagt Dos Anjos? Ja, ist mir egal. Ich kämpfe jeden, der mir vorgesetzt wird. Da musst du doch ein Statement setzen. Ja, da musst du doch sagen, Melendez... Nurmagomedov, bam, oder so. Scheißegal, mach was. Nein, er dankt nochmal Gott. Fick dich, Alter, sowas möchte ich nicht sehen. Was, Benson Henderson? Das wird immer mehr, dass die danach nicht das Wort ergreifen und wirklich Leute herausfordern, sondern dass sie sich immer so ein bisschen zurückhalten. Also das hörst du selten, dass die Leute wirklich dann sagen, ich möchte jetzt hier auf den Sieger Melendez Pettis treffen oder so. Ja. Obwohl man genau das sagen müsste. Ich habe mich lang genug hier irgendwie in den Prelims rumgetrieben. Ich möchte jetzt nur noch Main Events kämpfen. So sieht's aus. Und entweder möchte ich, nee, und ich habe überhaupt niemanden mehr herauszufordern. Kannst ja sagen, ich habe die Nummer 1 besiegt. Es gibt jetzt nur noch den Champion. Weißt du, einfach mal ein klares Statement setzen. Ja. Und der hat ja alle Argumente auf seiner Seite. So sieht's aus. Du hast den Number One Rank Guy besiegt. Und dann, ehemaligen Champion, muss man noch dazu sagen. Und ehemaligen Champion, WEC und UFC Champion. Und jemand, der noch nie ausgenockt wurde. Er hatte, das weiß ich nicht, ob das da der Typ alles auf dem Schirm hatte, aber definitiv würde ich dann auch sagen, ja, ich möchte dann gegen den Gewinner Pettis Melendez antreten. Bums aus Nikolaus. Musst du sagen, okay, ist legit die Aussage. Aber nein, er macht überhaupt nichts. Im Gegensatz dazu, Benson Henderson, eine sehr sympathische, edgy Promo gehalten. Fand ich gut. So kannte ich ihn gar nicht. Ja, er war ein bisschen, du sagst gerne, edgy. Und da gebe ich dir recht. Also ich habe auch irgendwie so danach gedacht, Mensch, scheiße, der Falsche hat gewonnen, wenn man das überhaupt so sagen darf. Aber das darfst du ja gar nicht sagen. Ja, ich habe zum ersten Mal Sympathien für Benson Henderson da entwickelt. Wie kommt's? Ich weiß es nicht. Ich fand den einfach, wie du halt schon gesagt hast, das war einfach eine coole Socke am Samstag oder am Sonntagmorgen, wie auch immer. Hat mir sehr gut gefallen, was ich da gesehen habe von Benson Henderson. Ich bin ja, dass er wirklich nicht seine Octagon-Leistung, aber das drumherum fand ich gut. Reigns. Ja. Übrigens, das muss ich noch sagen. Ich habe ja wieder getippt und ich habe gewartet, bis die Reigns rum sind. Und ich habe auf Benson Henderson getippt, aber die Reigns, da habe ich irgendwie so gedacht, nee, Benson Henderson, das sieht nicht gut aus. Ich weiß nicht warum. Ich hatte einfach das Gefühl, dass Benson Henderson sehr geschafft vom Weightcut aussah. Er wirkte im Gesicht sehr dünn. Auch wie er sich bewegt hat, ganz langsam und so. Und dann dachte ich, okay, komm, Dos Anjos wirkt wirklich sehr, sehr locker und sehr, sehr relaxed. Vielleicht kannst du hier ein Upset landen, aber ich habe da nicht die Eier gehabt, auf Dos Anjos zu setzen und habe auf Benson Henderson gesetzt, weil ich dachte, das ist leicht verdientes Geld, also in Anführungsstrichen leicht verdientes Geld. Tja, ne, war natürlich ein Fehler. War da natürlich ein Fehler und ich bleib definitiv dabei, auch nach dieser Niederlage. Ist für mich wirklich, ist das der interessanteste und sympathischste, charismatischste Mixed Martial Artist, den die UFC zu bieten hat. Muss ich wirklich so sagen. Ich finde den phänomenal, den Typen. Ja, er hat natürlich jetzt durch seine letzten zwei Kämpfen auch so ein bisschen dafür gesorgt, dass er weg ist von diesem Decision-Image. Also dadurch, auch wenn es jetzt gegen ihn ausging und er verloren hat, hat mich das, glaube ich, immer am meisten an Benson Henderson gestört, dass immer wieder Decision-Siege waren und immer so knappe Decision-Siege waren. Und oft hatte ich halt dann den anderen auf der Rechnung und war dann unzufrieden und habe mein Unmut über die Punktrichter mehr oder weniger dann so an Benson Henderson ausgelassen. So, also ich bin gespannt, was sie jetzt mit Benson Henderson machen. Vor allem bin ich gespannt, wer sein nächster Gegner sein wird. Ja, was meinst du? Ja, es ist schwierig, denn Melendez Pettis ist klar, ist weg vom Schlag. Wenn ich Benson Henderson wäre, würde ich auf Teufel komm raus versuchen, diesen Nurmagomedov-Kampf zu bekommen, der ja schon mal im Raum stand und den Benson Henderson so ein bisschen abgebügelt hat. Also, das oder Sieger Cerrone gegen Eddie Alvarez? Ist dieser, erzähl mir doch mal, dieser Eddie Alvarez, kann der was? Ja, also ich kann dir natürlich erzählen, ich habe den noch nie kämpfen sehen, weil du weißt, ich verfolge nur die UFC. Aber was man so hört, ist er wirklich einer der wenigen, die der UFC noch gefehlt haben, so damit sie alle Top-Contender unter Vertrag haben. Es gibt bestimmt jetzt Leute, die sagen, ja. Ja, aber darauf Leute, die scheißen muss wir. Man wirklich mal ganz ehrlich sagen, die sollen sich mal richtig kräftig jetzt in den Arsch ficken. Aber die UFC dieses hat kluge natürlich Scheiß, das geht mir tierisch auf die Nüsse. Ja. Aber die UFC hat sich natürlich damit jetzt auch so ein bisschen in eine Sackgasse, würde ich fast schon sagen, gebuckt, weil Cerrone, absolute Winning Streak, kurz davor vielleicht auch um Titel ein Wörtchen mitzureden, denke ich mal schon. Das bestätigt aber das, dass sie wirklich aufs schnelle Geld aus sind. Ja, der bekommt jetzt diesen Typen vorgesetzt. Das bedeutet, wenn Cerrone da verliert, dann muss er sich wieder hinten anstellen. Und in der Lightweight Division bedeutet das ganz hinten anstellen. Und wenn du Eddie Alvarez jetzt hier, oder wenn Eddie Alvarez unter die Räder kommt, dann bedeutet das für ihn ja auch das Gleiche, dass er sich ganz hinten anstellen muss. Und dieser ganze Bass, der erzeugt wurde jetzt, als er unterschrieben hat bei der UFC, wäre erstmal dahin. Also Interessantes Booking hier seitens der UFC. Man hätte ja auch sagen können, man gibt Eddie Alvarez erstmal so einen Willkommensgegner, sage ich jetzt mal, der trotzdem Top 10, Top 15 gerankt ist. Mhm. Aber dass er sich erstmal so in Anführungsstrichen akklimatisieren kann, obwohl der mit so Erfahrung das auch nicht nötig hat. Der ist ja schon lange genug dabei. Aber ja, es ist natürlich ein Risiko, dass du hier eingehst. Was kann ich denn von dem, du hast, also, ich hab nichts gesehen, ich kann nur, aber noch nicht sagen. Mal Highlight Reels oder so. Nix, interessiert mich alles nicht. Mir interessiert nur das, was in der UFC los ist. Also, da mache ich einfach meinen Schotten dicht. Ich weiß, aber, ach komm, brauche ich auch nicht. Ja, die letzten wir sind keine Fall. Journalisten, wir sind Fans und ich bin halt Fan von der UFC und nicht von diesen anderen blöden Ligen da. Die interessieren mich einfach nicht. Deswegen, ich krieg das dann am Rande mit, zum Beispiel, wenn bei der MMA Hour dann so ein Vogel da mal vom Bellator zu Gast ist oder so, dann höre ich dann natürlich schon hin, was die über die Jungs zu sagen haben. Aber es ist einfach, es spielt eigentlich keine Rolle. Also was bei Bellator passiert oder bei ONE FC oder was weiß ich, was es da noch gibt, WSOF und so, das spielt alles keine Rolle. Ich habe nicht das Gefühl, dass das Promotions sind, die ich gucken muss. Ich finde, wenn ich noch eine zusätzliche Combat-Sportart gucken würde oder Promotion, dann wäre das wirklich Glory, also diese Kickbox-Geschichte. Das hast du ja mal von erzählt, aber da stört dich, dass sie Boxhandschuhe anhaben, ne? Ja, Boxhandschuhe und dieser Ten-Count, das ist irgendwie zu, ja. Und nicht nur das, ich habe auch keine Zeit, wenn ich ehrlich bin. Ich bin hier gerade auf dem Eddie Alvarez-Profil, jetzt von der UFC. Mhm. Ne? Ist da wohl schon richtig integriert. 25-3. Ist schon, muss man sagen, Ich hätte zwar nicht 3 Niederlagen, wenn ich antreten würde, aber ist schon nicht schlecht. Ja, er ist ja auch zuletzt jetzt Lightweight Champion bei Bellator gewesen, großartige Kämpfe gehabt gegen diesen Michael Chandler, hieß er, glaube ich. Michael Chandler? Ja. Genau. Das ist schon ein starker Typ. Also gar keine Frage. Und ich freue mich auch, dass der jetzt da ist, weil dass man der aber so viel über ihn. Er wollte ja schon zur UFC, schon vor langer Zeit, aber er hatte so einen komischen Contract mit Bellator und da haben sie ihn nicht rausgelassen. Das ging auch bis vor Gericht und alles. Der ist aber auch exciting, von was ich so gehört habe. Ja, der ist gut. Beim MMA Junkie Feed, wo ich ab und zu morgens mal auf den Topf reingucke. Guckst du mal rein? Da feiern sie den schon, aber mächtig ab. Ich sehe gerade, das verstehe ich auch nicht. Das verstehe ich nicht. Wenn man eine ernst gemeinte Sportart ist, wieso blenden die denn bei seinem Rekord die Bellator-Sachen aus? Das verstehe ich nicht. Das wäre wie, wenn ein Fußballspieler nach Italien wechselt und man die deutschen Tore dann nicht mehr dazu. Ach so, das meinst du, Dream und Dynamite und so. Ja, es kommt halt erst das von den Ligen, die jetzt für die UFC, also die praktisch keine Konkurrenten sind für die UFC. Ja. Warum stehen da nicht die Bellator-Kämpfe drinne, die Records? Ich meine, so ist es halt mal in der Sportart, dass man sich eine Promotion aussucht, bei der man kämpft. Beziehungsweise die Promotion halt einem ein Angebot macht und man nimmt's an oder nicht. Aber man kann doch in einer richtigen Sportart nicht so tun, als würde es diese Kämpfe nicht geben. Im Rekord stehen sie ja auch drin. Das verstehe ich nicht. Da kann man doch da hinschreiben. Stimmt, da müsstest du, wenn du konsequent bist, müsstest du sie auch aus dem Rekord raus exkludieren. Das kann man doch da einfach hinschreiben. Und ach, das ist ein Blacksillian? Trainiert er bei den Black Seals? Ja, wieder. Also, kurzer Sprung. Wie dieser Kasper da jetzt am Samstag. Dieser Black Zillion. Also, das war ja wohl eine Eiernuss war das. Wer denn? Ich weiß nicht, wie der hieß. Das war eine richtige Eiernuss. Ich muss mal gerade gucken. Der hieß Lazaro. Valmir Lazaro. Der gegen diesen, der ein Jahr. Ah, okay, gegen James Wick hat der gekämpft, ja. Das ja, war eine Pfeife, du. Da habe ich den Kampf gar nicht mehr auf dem Schirm. Das war eine Pfeife. Ist auch wurscht, aber. Das war eine Pfeife! Gut. Also das finde ich immer ein bisschen merkwürdig. Aber wenn du schon bei den Black Seals bist, habe ich noch so eine, am Rande was ganz interessant ist. Du bist ja großer Alistair Overeem-Fan. Ja. Und da hast du ja mitbekommen, dass sich John Jones verletzt hat im Sparring mit Alistair Overeem. Ja. Und dann hieß es ja sofort, ja, damit hat der Overeem aber nichts zu tun. Ja. Das ist halt mal so passiert und pipapo. Ja. Man muss jetzt einleitend dazu sagen, dass Alistair Overeem schon immer so ein bisschen einen schweren Stand hatte, sage ich jetzt mal, bei seinen alten Teams und der immer so ein bisschen als Typ galt, der wie eine Diva auftritt beim Training und auch gerne mal Leute verletzt, weil er halt einfach zu blöde ist, richtig zu sparen. Mhm. Und er war jetzt nicht gerade unbedingt ein Liebling der anderen Teammitglieder, sage ich jetzt mal so. Ja. So, und er ist ja auch nicht mehr bei den Black Zillions. Ist nicht mehr, ist da weggegangen, ja. Im Streit, ist er auseinandergegangen und ist dann zu Team Winklejohn nach Albuquerque gegangen. Und da hat es natürlich nicht lange gedauert, bis der Erste auch schon anfängt, sich über den zu beschweren, nämlich Andrei Orlovsky hat, nicht Orlovsky, sondern Orlovsky, hat Alistair Overeem beschuldigt, beim Sparring irgendwie sein Knie da beinahe kaputt gemacht zu haben. Irgendwie muss er da mit dem gespart haben. Dann gab es überharte Aktion von Overeem. Das Knie machte Probleme und Orlovsky musste erstmal ins Krankenhaus gebracht werden. Die hätten beinahe den Kampf gegen Bigfoot Silver absagen müssen. So schlimm ist dann die Verletzung dann doch gewesen. Also es war nicht nur irgendwie eine leichte Blessur. Mhm. Und das alles ist ja mal so dahingestellt, ob das jetzt Absicht ist oder nicht. Aber ein Satz... Ja, sicherlich nicht, aber ja. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber ein Satz von Orlovsky ist natürlich schon bemerkenswert. Vor allem, wenn er den an die Medien so weitergibt. Und zwar sagte der dann so, ich weiß jetzt, dass Overeem an John Jones Verletzung schuld ist. Ganz einfach, weil er jeden verletzt, mit dem er spart. Das ist natürlich schon so eine Aussage, weißt du, also... Warum soll er die treffen, wenn es nicht stimmt? Wenn es nicht wirklich gefährlich wäre, mit ihm zu sparen? Ich meine, weißt du, es ist ein Teammitglied, also das kommt mir irgendwie merkwürdig vor. Wenn es dein Teammitglied ist und du so fühlst, dann würdest du es wahrscheinlich intern ansprechen eigentlich, oder? Ja. Mhm. Aber wenn es wirklich irgendwann genug ist und er wirklich reihenweise da Leute verletzt, dann hätte ich auch... Genau. Ja. Und deswegen glaube ich dem, dass das Overeem wirklich... Aber das bedeutet ja nicht, immer noch nicht, dass er es mit Absicht gemacht hat, was man da so ein bisschen raushört. Ich glaube, dass er eventuell vielleicht sich ein bisschen deppert anstellt. Aber ich meine, Alistair Overeem, seit wie vielen Jahren macht er Impact-Sportarten und Combat-Sportarten? Also der weiß doch ganz genau, was er da tut. Ja. Und wir reden ja hier nicht davon, dass er jemanden in Pfeilchen schlägt. Ja, okay, One Champion, ne? Ja, ja. Wir reden ja hier von ernsthaften, schweren Verletzungen, diese Geschichte mit dem Knie bei Orlovsky, dann auch mit dem Knie bei John Jones. Gut, wie gesagt, John Jones hat sofort gesagt, das ist passiert, ich habe versucht auszuweichen, dann ist es passiert. Aber es ist ja schon merkwürdig. Mhm. Erstens, es sind zwei Sachen. Erstens mal ist es merkwürdig, dass sein Name immer wieder bei diesen Verletzungen mit auftaucht. Und das zweite ist, dass egal bei welchem Camp er unter Vertrag ist oder bei welchem Camp er trainiert, dass es immer solche Äußerungen gibt. Also es kann ja nicht nur an den anderen liegen, dass die irgendeine Scheiße erzählen. Kann auch dann mittelfristig ein großes Problem für Alistair Overeem mal werden, wenn er sich für den nächsten Fight vorbereitet. Möchte der ja mit Sicherheit auch nicht mit Karl Müller von nebenan sparen. Der möchte ja auch mit richtigen Top-Guys trainieren. Ja, sehe ich dann, auch so. Ich würde ich auch nicht wollen, wenn ich ja höre, hier, spar mal mit Alistair Overeem. Oh nee, der macht mir das Knie kaputt. So. Ja. Das ist halt, gerade wenn du vor einem wichtigen Kampf stehst und du hast das so im Hinterkopf, was Orlovsky da gesagt hat, überlegst du dir halt zweimal, ob du das machst. Also das Problem ist, wir werden ja nie herausfinden, was jetzt wirklich stimmt. Weil ich glaube, dass zum Beispiel die Jungs von Team Winklejohn, also die Chefs, sage ich jetzt mal, also John Winklejohn und der andere heißt, glaube ich... Martin. Wie heißt denn der nochmal? Winklejohn und Greg Jackson, genau, richtig. Guck mal. Du merkst einfach, dass du kein UFC-Fan bist. Ich bin das nochmal von mir behauptet, der gehört. Geteebeutelt. Die werden sich mit Sicherheit dazu nicht äußern. Die werden immer sagen, ja, funktioniert alles. Und bei John Jones glaube ich auch nicht, dass der seinen Jungen da unter die Räder bringt, mehr oder weniger. Aber interessant ist die Nachricht, finde ich, schon gewesen, dass Orlovsky dann nochmal nach vorne geht und sagt, Leute, ich habe die Schnauze voll. Das ist im Endeffekt das, was er sagt, aus meiner Sicht. Ich möchte mit dem nicht mehr trainieren, ich verletze mich ständig. So hört sich das für mich an. Oder er verletzt andere Leute ständig. Bin mal gespannt, ob sich das jetzt häufen wird, ob da noch mehr sozusagen aus der Deckung kommen. Ja, das kann natürlich sein. Ja, was dazu sagen. Bei Black Zillions hat er auch das Image weg. Ja, die nicht Leute nur das, sondern ich glaube, bei den Black Zillions war es mehr dieses Stevenhafte, dass er sich da für was Besseres gehalten hat. Ist er ja auch. Ja, ist er unter Umständen erst dann, wenn er dann wirklich mal was geholt hat. Ich meine, du darfst halt nicht vergessen, wer bei den Black Zillions so unter Vertrag oder wer da dabei ist. Vitor Belfort, ja, einer der cleansten Victor, Typen überhaupt. Dass man das immer noch sagen muss. Rashad Evans, auch ehemaliger UFC-Champion. Ja. Also da sind ja Hochkaräter dabei. Ja. Und ich glaube, Alistair Overeem ist schon so ein Typ, der eben diesen Anspruch hat, dass er das Alpha-Tier in so einer Gruppe ist. Und bei den Black Zillions war es definitiv nicht. Die Frage ist, ob er das in Albuquerque jetzt werden kann. Ich glaube, also, ich habe mich vertan. Nicht. Dieser Valmir Lazaro, das war ein Nova Uniao-Guy. Deswegen habe ich das so abgespeichert, weil ich mir dachte, Han Barrow. Ach, du meinst Tom Ninimaki dann wahrscheinlich. Der trainiert nämlich bei den Black Zillions. Ich meine Nova Uniao. Ah, okay. Aber kann man ja auch mal verwechseln. So, und da habe ich mir gedacht, die haben mit Han Barrow und wie heißt der andere? Alex, der Champion. Jose Aldo. Ja, Aldo, genau. Haben sie zwei Ikonen bei sich im Team. Der muss was können. Und Junior Dos Santos. Und JDS, genau. Ey, und da habe ich mir gedacht, Alter, cool. Lazaro, jetzt bring's mal, wenn du aus diesem geilen Camp kommst, und der hat komplett abgefuckt. Es war Nova Uniao. So, da muss ich das nochmal kurz richtigstellen. Übrigens, ich gehe davon aus, dass TJ Dillashaw verliert am Samstag. Ach so, was? Ja, können wir gleich noch drüber reden, aber was ganz wichtig ist, liebe Zuhörer, wir müssen euch jetzt leider was Böses mitteilen. Es wird am Samstag keine Pay-Per-View-Ausgabe geben können. Erstens mal, weil es der Pay-Per-View gar nicht verdient hat. Der ist so scheiße, da sollte man auch keine Pay-Per-View-Ausgabe machen. Aber der Grund ist, die Arbeit ruft, Chris hat Spätschicht, Freitag, Samstag, Sonntag. Und um 12:30 brauchen wir uns jetzt auch nicht mehr hinsetzen und noch eine Stunde über die Card sprechen. Und ey, wir können froh sein, dass es bei dieser niedrigen Card, wie wir hier im Schwabenland zu sagen pflegen, der Fall ist und nicht zum Beispiel bei 178 oder was sonst noch so ansteht. Also nehmt's uns nicht krumm. Wir werden die Mitarbeiter des Monats alle aufarbeiten bei der 178er Card. Aber ist ja klar, die Arbeit geht vor. So, aber jetzt können wir ganz kurz darauf vielleicht nochmal eingehen, weil du gerade was gesagt hast. Ich glaube, dass Hannon Barrow TJ Dillashaw besiegen wird am Samstag. Und zwar, was ich nicht so genau auf der Rechnung hatte, aber jetzt weiß, ist, dass Hannon Barrow extreme Probleme vor diesem Kampf hatte gegen TJ Dillashaw. Okay. Zum einen konnte er eine Zeit lang nicht richtig trainieren, weil er Handprobleme hatte. Und er hat den Kampf trotzdem angenommen. Kann man natürlich sagen, seine Schuld, aber man darf das natürlich irgendwie nicht unberücksichtigt lassen. Und zum anderen hat er extreme Probleme gehabt, das Gewicht für diesen Titelkampf einzuhalten. Und hat sich da wirklich sehr, sehr schwer getan und hat ewig lang rumgemacht und muss wohl wirklich sich halb umgebracht haben, um da diese 135 Pfund irgendwie noch zu erreichen. Und allein diese zwei Faktoren und dann vielleicht noch, dass man so denkt, ja gut, TJ Dillashaw, den Krieger hat jetzt hier vorgesetzt. Man darf ja nicht vergessen, er wurde ja nur auserwählt für diesen Pay-Per-View, um diesen Pay-Per-View noch zu retten, weil Whiteman gegen Machida ausgefallen ist. Das war ja eigentlich der Main-Event für 173. Und dann ist ja so. Und da kam diese Cinderella-Story zustande. Dann ist er praktisch eingesprungen als Main-Eventer, Hannon Barrow. Und ich glaube schon, dass die UFC gesagt hat, komm, wir machen das hier gegen TJ Dillashaw. Das ist ein schlagbarer Gegner für dich. Aber trotzdem ein guter Gegner, weißt du? Also so, kein Witzfight, sage ich jetzt mal. Alpha Male zieht immer, denke ich mal, ne? Ja, das kommt dazu. Und vielleicht hat er den so ein bisschen unterschätzt. Dazu die Verletzung, die Probleme beim Weightcut. Und ja, und nichtsdestotrotz, wenn er wirklich diese Probleme in der Vorbereitung hatte, TJ Dillashaw hatte ein Footwork bei dem Fight, was ich so noch nie gesehen habe in 2 Jahren UFC. Muss ich wirklich sagen, das war outstanding, das Footwork. Grundsätzlich average war der Typ doch aber auch phänomenal drauf aufgelegt. Ja, da kommt natürlich, denke ich, ja, ich glaube auch. Alles zusammen, meinst du? Ja, also würde ich jetzt mal so behaupten, dass da einiges zusammenkommt. Also zum einen, was du schon gesagt hast, dass halt TJ Dillashaw die Nacht seines Lebens hatte. Aber zum anderen halt auch, dass Hannon Barrow vielleicht eine der schwersten Vorbereitungen hatte für alle seine Kämpfe bisher. Also es ist für mich schon nachvollziehbar, dass du auf so einem Level dass man auf so einem Level einfach wirklich immer bei 100% sein muss. Hat man ja auch gesehen bei John Jones gegen Alexander Gustafsson. Sobald das ein bisschen hakt, dann sind die einfach die anderen, auch die vermeintlich schwächeren Gegner, immer noch so gut, dass sie dir arge Probleme bereiten können. Und ich meine, Dillashaw hat jetzt hier die Home Crowd hinter sich. Aber er hat halt auch den Druck. Also das Ding ist, seine erste Titelverteidigung ist eigentlich gefühlt noch gar keine richtige Titelverteidigung, finde ich. So, weißt du, weil es halt wieder gegen Burrow geht. Und im Endeffekt muss er erstmal diesen Upset bestätigen. Weißt du, also es besteht halt die Gefahr, wenn er am Samstag verliert, dass es halt einfach so in den Geschichtsbüchern als großer Upset gespeichert bleibt. Aber ja, gar nicht die Leistung an sich, dass er wirklich ein großartiger Kämpfer ist, dass die nicht mehr so im Vordergrund steht. Die Gefahr besteht aus meiner Sicht. Ohne Frage, gleich, wir werden ja zu 100% einen anderen Hanbrow sehen. Ich finde diesen Kampf, also diese Card ist wirklich so scheiße. Die ist sehr fragwürdig, ja. Da ist wirklich schon Bette Correa gegen Shayna Baszler fast schon meine Nummer 2 auf der Card. Aber egal. Was heißt da fast schon? Das ist die Nummer 2. TJ Dillashaw. Nur noch mal ganz kurz, bevor du weiterredest. $55, ja, kostet dieser Pay-Per-View. $55. Ja. Was sagst du dazu, dass die Four Horsewomen angepriesen wurden beim SummerSlam oder beziehungsweise mit Namen eingeblendet wurden? Ronda Rousey in dem Fall? Ja, ich glaube hauptsächlich Ronda Rousey. Also das kann ich natürlich verstehen. Aktuell mit Expendables im Kino und die WWE schmückt sich ja gerne mit Fehlern auch von B-Prominenten, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube nicht, dass Ronda Rousey jetzt, dass jeder Ronda Rousey kennt, glaube ich nicht in den USA. Also, weiß nicht, auf welchem Fame-Level die da sich so rumtreibt, aber die gehört nicht zu den Top-Prominenten, oder? Nee, das meine ich ja auch nicht. Ich meine nur, dass das... Ach, meinst du, ja, dass die da irgendwie was immer, planen? Nein, das meine ich nicht. Sondern, dass sie da vielleicht aber ein bisschen was schüren, weil bei Instagram gab es ja mal so ein Video von ihr, da hat sie gesagt, irgendwann stehe ich da auch mal. Also war sie irgendwie okay. In einer Crowd von einer Raw-Show oder so und da hat sie Kamera gewendet und hat sie gesagt, irgendwann steht sie da auch mal. Ronda ist großer UFC-Fan, das wissen wir. Und ja, ganz ehrlich, wir sind großer UFC-Fan, großer WWE-Fan. Und ganz ehrlich, wir sind auch WWE-Fans, wenn du die Möglichkeit dazu hättest, mal bei so einem Pay-Per-View mitwirken zu können, würdest du es nicht machen? Also, ja, du kannst dich doch bestimmt noch an diese Unterhaltung erinnern, DC und Ronda Rousey. Ja. Über, es war eine Raw-Ausgabe oder so. Ja, ne? CM Punk haben sie geredet, Macho Man, ja. Die haben ja geschwärmt. Ja, das sind halt richtige Fans gewesen. Übrigens, was war das für eine Story mit Daniel Cormier? Wo? Genau, der hat nachts Ariel Helwani angeschrieben via Dingsbums, via, wie heißt das hier beim iPhone? iMessage. So in der Art wie, Alter, Brock Lesnar hat die Streak gebrochen. Das gibt's doch gar nicht. Er muss irgendwie 3, 4, 5 Nachrichten hintereinander geschickt haben und Helwani hat's nicht so sofort auf die Reihe bekommen, weil er hat die WrestleMania nicht geguckt und DC wusste aber, Helwani ist auch so, sag ich mal, verkappter WWE-Fan, möchte ich jetzt mal so behaupten, und dachte, okay, den kenne ich aus dem MMA-Business, den texte ich jetzt hier voll. Und also die Jungs sind schon mit dem ganzen Herzen dabei und auch die Damen, Ronda Rousey, hat man ja gesehen bei dem Heel-Turn von Seth Rollins, wie sie da, weiß nicht, ob sie da geacted hat oder ob sie sich wirklich so erschrocken hat darüber. Mhm. Ja, warte mal kurz. Da krieg ich gerade Post. Ja, und die vierte da, die man immer, dessen Namen man immer nicht kennt von den Four Horsewomen, die ist auch wohl Mega-Fan. Marina Shadow Dreams. Productions. Was? Marina Heißt du nicht Marina? Wen meinst du denn dann? Shayna Baszler? Nein. Die kenne ich ja. Ja, dann die lange Giraffe. Wie heißt denn die nochmal? Der Giraffenmensch da. Ja. Shayna Baszler. Jasmine Duke. Nee, und die andere. Marina Shafir. Shafir, genau. Ja, Marina Shafir. Die sieht ein bisschen geil aus. Finde ich auch geil. Ja, die war ja auch bei Ultimate Fighter einer der Coaches im Team Rousey. Und da fand ich die auch mal, die würde ich auch mal gerne wegficken. Was denn? Nee. So. Nicht. Übrigens habe ich gestern ja Lucy geguckt. Ja. Du hast Lucy gestern geguckt? Ey, wenn sobald jetzt irgendwie Luc Besson in irgendeinem Kinoplakat steht, gehe ich auf Distanz. War ja gut. Der Film hat mich unheimlich, und das ist, ich weiß gar nicht, hat mich mitgenommen. Der hat mich so unheimlich mitgenommen. Es war so meine erste Reaktion am Ende. Ich verrate hier gar nichts. Keine Sorge, ihr müsst nicht irgendwie vorspulen. Da warte mal, holt ihr bitte please your horse. Ja. Da macht ihr auch Morgan Freeman mit, ne? Ach ja. Und Morgan Freeman war bei Jimmy Fallon. Ich bin ja Fanboy. Ich bin ja Jimmy Fallon Fanboy. Ja, sagt man dir auch nach. Ja, das sagt man mir auch nach. Auf jeden Fall, Morgan Freeman war da und dann hat er die ganze Zeit Jimmy Fallon irgendwie, ja, du hast ja ein Segelschiff, ne? Nein. Ja, du hast doch aber ein Segelboot dann wenigstens. Nein, hab ich nicht. Ja, aber jetzt sag doch mal irgendwann ja, dass ich, wenn ich über dich rede und dich mit einem Segelboot in eine Verbindung bringe. Und dann sagt er irgendwann ja. Ja, dann bist du Captain morgen. Ja, Monster-Gag, oder? Jimmy Fallon. Ja, holy shit, ist der beste Mensch der Welt. Entschuldigung. Your Lucy Story. Ja, wie gesagt, zuerst war ich, als der Film zu Ende war, so ein bisschen, habe ich mir gedacht, okay, das war's jetzt. Okay. Aber als ich dann so noch ein bisschen drüber nachgedacht habe und ja heute Morgen so aufgewacht bin, habe ich auch noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Oh, Media Scrum mit Dana White live now. Hüpfen wir mal nebenbei noch hin. Auf ja, YouTube? Da ist mir der Film so nachgegangen und ich fand Scarlett Johansson wieder echt cool in dem Film. Also mir hat Scarlett Johansson da wieder sehr gut gefallen, muss ich schon sagen. Und vor allen Dingen war es halt nicht so dieses ich bin eine geile Bitch und jeder will mit mir ficken. So war es halt nicht. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Weißt du, das ist halt einfach nicht. Du weißt, was ich hinaus will, oder? Da gibt es so dieses typische, dass Scarlett Johansson immer so diese, oh, ich bin die geile Bitch, die jetzt hier von jedem gefickt werden will. Ja, deswegen alle Under the Skin gucken wollten, weil sie da nackt ist. Aber sie ist jetzt inzwischen so weit, dass sie darauf scheißt, weil wir alle wissen, dass sie geil ist. Ja, und das fand ich besonders gut in dem Film, weil man hat schon so, auch ich selber hab das bei mir so gemerkt, dass ich dachte, oh, wann kommt die Szene, wo sie zumindestens mal, weil es gab eine Szene, wo sie weniger anhatte, aber es gab nie so die Szenen, wo wirklich das Kino angefangen hat zu schwitzen. Also, der Film war relativ voll, hätte ich nicht gedacht. Ich habe eher gedacht, dass das so ein Film ist, der so im Kino so lala läuft und dann als DVD ganz gut gehen wird, aber der war gut besucht, der Film, und ich kann... Die zieht, die Alte. Ja, ich kann auch nur jedem raten, den Film sich anzuschauen. Ich behaupte aber, dass, also es werden viele mit den Augen rollen, aber es gibt ganz wenige Schauspieler und Schauspielerinnen, die ich lieber in OV sehe, und Scarlett Johansson gehört halt dazu, weil die Stimme von ihr so unfassbar geil ist, also die macht mich, die stimmtechnisch macht die mich total rattig. Aber lass mich da nochmal kurz, ich bin ja, Filme kenne ich mich ja, also da. Das ich aus. Mal sagen, kenn ich tue mich halt schwer, viel darüber zu erzählen, weil man natürlich Gefahr läuft, Sachen wissen, zu spoilern. Also bei Lucy geht es doch darum, dass sie in Hongkong, oder in wo ist es? Ja, genau, es ist in Hongkong. Ich kann's kurz, die Geschichte kann ich kurz zusammenfassen. Mit Koks, nee, mit so einer neuen Droge im Bauch, ne? Es ist so, sie ist in Hongkong. Hat da irgend so einen verrückten Typen an der Angel, der immer mal wieder so mit irgendwelchen Drogenkartellen Geschäfte macht, und der trickst sie so ein bisschen aus, dass sie eine besondere Droge so einem Kartell übergeben muss. Und die haben eine ganz perfide Methode, das Zeug dann über die Grenze zu schmuggeln. Die pflanzen das praktisch in verschiedenen Menschen ein. Also wird im Bauch eingenäht. Genau, schneiden das Ganze, schneiden den Bauch auf, packen das Ganze dann in den Bauch von diversen Leuten. Und bei Lucy ist es halt so, kurz bevor sie dann praktisch mit diesem Päckchen in ihrem Bauch zurück in die USA fliegen kann, versucht einer von diesen Kartelltypen, sie zu vergewaltigen. Und sie wehrt sich halt, der Typ wird sauer, schlägt ihr gegen den Bauch, das Päckchen platzt auf und diese super Droge da verteilt sich in ihrem Blutkreislauf. Ja. Und das führt dazu, dass sie nach und nach mehr Anteile ihres Gehirns benutzen kann oder mehr Gehirnkapazität. Hallo? Was war das? Ich mach die Tür auf und rotzt rein, geht wieder raus. die Geschichte beruht natürlich darauf, dass es mal irgendwann Albert Einstein zugeschrieben wurde, dass er gesagt hat, der Mensch benutze nur 10% seines Gehirns, was natürlich nicht stimmt. Das ist ja schon widerlegt worden. Der Mensch benutzt nicht nur 10% seines Gehirns. Das ist Quatsch, die Aussage. Sondern? Der benutzt 100% seines Gehirns. Das ist Quatsch, die Aussage. Das ist eine Quatschaussage. Kannst du nachlesen. Im Internet irgendwo steht das. Ich glaube bei illuminati.de oder so. Ey, pocho.de. Ey, so. Auf jeden Fall. Was denn jetzt? Jetzt ist es Ruhe jetzt hier. Auf jeden Fall steigert sie praktisch immer so von Minute zu Minute ihre Gehirnaktivitäten. Also sie kann immer mehr ihres Gehirnes nutzen. Und es wird immer abgedrehter. Und der Trick ist halt, du musst dich da voll drauf einlassen können. Also sie verlässt halt irgendwann mal jegliche Physik. Ja, also das ist immer schwierig, finde ich, wenn es dann einfach, wenn es dann zu Sci-Fi wird, aber trotzdem eigentlich mir weismachen will, ich spiele in einer reellen Welt. Mhm. Ich fand den Vergleich von Holger Klein nicht schlecht, der hat auch über den Film mal gequatscht in irgendeinem Podcast und meinte so, wenn du halt bei Star Wars irgendwas Abnormales machst, was gegen die Physik geht, ist es okay. Weil es ist halt, muss in seiner Welt schlüssig sein. Richtig. Und das ist es bei Lucy nicht. Aber du kannst dich, finde ich, darauf einlassen, indem du halt einfach das ausblendest und sagst, okay, komm, ich lass mich auf dieses, auf diesen Unsinn, sage ich jetzt mal, ein. Ja, ja. Das muss die Grundvoraussetzung sein. Deswegen, ich kann nur jedem empfehlen, den Film zu sehen. Man muss ihn nicht im Kino gesehen haben. Es sind keine fantastischen Bilder oder sonst irgendwas. Ich glaube, der funktioniert sogar auf dem iPhone. Also, der Film ist, wenn du dich drauf einlässt, ist der ziemlich geil. Ist ja ziemlich geil, aber ich glaube, dass auch viele rausgehen werden und sagen werden, Alter, ich bin immer noch zwiegespalten. Ich weiß nicht genau, zum einen sage ich, das war so ein, wenn ich es jetzt in Punkte ausdrücken müsste, ein 5-Punkte-Film von 10 maximal, ja, mhm. Und wenn ich so dann manchmal drüber nachdenke, so wie jetzt, wenn ich mit dir darüber rede, dann sage ich, nee, das ist für mich eine 9. Also das ist schwierig, sich da festzulegen. Ich bin da noch nicht so richtig schlüssig, was ich jetzt abschließend dazu sagen soll. Aber ich bin der Meinung, man muss diesen Film eigentlich mal gucken. Ja. Und nächste Woche gucke ich mir dann Ronda an. Gehe ich in Expendables 3. Habe ich verschoben um eine Woche, weil ich die 1 und 2 noch nachholen muss. Habe ich immer noch nicht gemacht. Ich trau mich da nicht. Tobi hat schon gesagt, wenn du 1 und 2 guckst, dann kommst du nächste Woche bestimmt nicht mit. Nein, was habe ich dir gesagt? Ja, aber genau, ich will es trotzdem sehen. Ist ja auch, macht doch keinen Sinn, jetzt 3 zu gucken und sich dann... Nein, überhaupt nicht. Die ganze Zeit zu fragen, ob 1 und 2 nicht besser sind. Deswegen, also der erste Expendables ist eine hodenlose Frechheit. Eine hodenlose Frechheit. Der zweite ist nett. Ich heute noch an. Aber ich wollte heute eigentlich eine Nebenmission spielen von Metal Gear Solid. Ja, habe ich gestern nochmal die Hauptmission gespielt. Oh, Dana, da ist er. Habe ich gestern nochmal die... Schick mir mal einen Link. Dünn aus. Nee, es kommt auf Fight Pass. Ja, aber das kann man ja. Was? Mach ich auch mal an. Ja, das ist ja bestimmt. Ach so, das weiß ich nicht, ob das for free ist. Ja. Man hört ja halt nichts. Das können wir jetzt nicht zuhören, sonst sind wir zu sehr abgelenkt. Okay. Ja. Das wird auf jeden Fall. Jetzt habe ich es vergessen. Du hast ja gesagt. Ich will doch mal auf was anderes zu sprechen kommen. Ich aber nicht. Okay. Du hast ja gesagt, dass dieser Lego-Film, den habe ich am Sonntag gesehen, dass der ein bisschen too much für deine Tochter ist. Was? Ich habe keinen Lego-Film jemals gesehen. Nein. Du wolltest mit deiner Tochter ins Kino und da liefen zwei Kinderfilme. Einmal Lego und einmal... Ach so, einmal das habe ich nur so gesagt, damit du mir nicht auf den Sack gehst. Ich will nicht in Lego-Filme gehen, ich hasse Lego. Der ist phänomenal, der Film. Ja, ich hasse Lego. Ich habe mir jetzt auch das Spiel dazu bestellt. Und soll ich dir mal sagen, was mein Goodie dabei ist? Ich habe mir das Amazon-Power-Paket, ich hab mir Lego The Movie, The Game, habe ich mir bestellt und dabei im Power-Bundle... Da okay, hältst es. Die Maria hältst du dich fest? Ist nach Manchester. Ja, hältst du dich fest? Ja. Merti Benatia. Und dabei ist eine kleine Western-Figur, Lego-Western-Figur. Ist mit dabei umsonst. Ja, super. Ist das geil? Ich kann halt mit Lego nichts anfangen. Und jetzt pass mal auf. Und ich hab mir den Film angeguckt und hab mir gedacht, oh, das möchtest du jetzt nochmal zocken hier. Also, ich mag ja sowieso die Lego-Spiele. Die mag ich ja sowieso. Ja. Und dann kostet die normale nackte Version für PlayStation 4 40 Euro. Und da habe ich mir gedacht, oh, das ist mir zu teuer. Und dann habe ich auf die Special Edition Powered by Amazon geklickt. 32 Euro. Ja, ist ja bei Dingen auch so. Mit einem Männchen dabei. Naja, das ist ja bei Ding auch so. Bei, wie ist das jetzt hier das letzte Remastered? Last of Us Remastered war doch auch irgendwie billiger. Stimmt, da war die Steelbook ein Euro billiger oder was, ne? Naja, irgendwie so ein Bullshit. Ja, nichtsdestotrotz, ich wollte noch auf was anderes zu sprechen kommen. Erstens mal, ich hab noch zwei Kämpfe, die ich eigentlich ganz interessant fand. Ja, vielleicht sogar noch ein paar mehr. Aber ganz kurz, hast du Macau geguckt? Nein. Okay, dann können wir das relativ schnell abhaken. Aus religiöser Überzeugung. Tyron Woodley fand ich hervorragend. Krasser Knockout. Der hat da gekämpft? Scheiße, muss ich noch gucken. Ja, geht nur 40 Sekunden. Dann gucke ich's jetzt. Zwei Sachen nochmal zur Tulsa-Card. Und zwar zum einen natürlich Francis Carmont. Frankie Cars, wie ich ihn jetzt nenne. Was? Wieso das denn? Francis, Frankie, Ja. Come on, habe ich mir abgeguckt bei einem anderen Podcast. Nee, Frankie Cars. Frankie Cars, nee, das passt aber nicht. Ist ja scheißegal. Ich fand's erschreckend. Wie scheiße der Typ ist? Wie scheiße der jetzt wieder gekämpft tut hat. Dir GSP in der Corner auch immer so, wie du denkst, immer, Alter, ist fucking GSP, ist fucking einer der besten aller Zeiten und dann... Ja, er kämpft doch nicht. Er ist dann, halt nur als Coach da. Ich meine, stell dir mal vor, jeder großartige Kämpfer könnte seine Skills an so einen Arschloch übertragen. Naja, weil, aber jetzt warte doch mal. Ich habe eine andere Erklärung. Und zwar glaube ich, dass Francis Camon sich umgestellt hat von seinem Kampfstil. Der war nämlich am Anfang so aufs Wrestling aus und hat immer extrem langweilig gekämpft. Und seit diesem Jacare-Kampf habe ich das Gefühl, dass er versucht, mehr im Striking mitzuhalten und so und einfach ein bisschen ansehnlicher zu kämpfen. Ja. Und da hat er halt 3 Niederlagen in Folge jetzt kassiert. Mhm. Gegen CB Dolloway in Berlin, jetzt das gegen Tadis Latis, der natürlich eine gute Performance gezeigt hat. Man darf auch nicht vergessen, die erste Runde war sehr stark von Francis Carmont. Also die fand ich nicht schlecht. Aber dennoch hat er verloren. Und ich glaube, wenn er sich vielleicht darauf beschränken würde, wieder... Na gut, man kann sich jetzt fragen, ob gegen Tadis Latis das so clever ist, auf den Boden zu gehen, weil der halt Jiu-Jitsu-technisch nicht der Allerschlechteste ist. Mhm. Aber ich schreibe das so ein bisschen seiner Stiländerung zu, möchte ich mal fast schon sagen. Ja, aber was ich mir immer denke, es ist GSP und ich habe ja jetzt auch Winter Soldier gesehen am Samstag. Ja, keine Nachfragen meinerseits. Wie ich den Film fand? Hm? Nee, das kannst du ruhig sagen, aber... Der erste Captain America war die größte Scheiße. Der zweite Captain America nach Avengers, der beste Marvel-Film. Phänomenal. Den du jetzt gesehen hast, ja? Ja. Echt? Und ich habe Negatives gehört wieder, siehst du? Was? Der hat bei IMDb über 8. Na gut, ich habe vielleicht auch nicht mit so vielen Leuten gesprochen. Und Scarlett ist wieder so unglaublich gut. Ja, die ist immer gut. Die ist ja wirklich toll. Aber und da war halt auch ein Black Widow Spin-off irgendwie oder ist es immer mit Captain America? Nee, das ist in Planung. Aber die ist ja schwanger oder so ein Scheiß jetzt. Ach, das ist doch egal. Stimmt. Wenn es eine ab kann, die mit dieser Behinderung zu leben, dann sie. Nein, da ist ein Spin-off. Ist sogar ein Hawkeye Spin-off in Planung. Ja, da kann ich drauf verzichten. Ja, ich auch. Und da war ja auch GSP in dem Film, am Anfang, als französischer Terrorist. Und ich denke mir dann immer, weil er halt einfach einer der größten ist aller Zeiten, die ich auch noch mitbekommen durfte. Und er gibt alles in der Corner und ey, er gibt so viel Energie in diesem Francis Carmont-Typen und er lässt ihn immer wieder hängen und ich finde das so schade. Hat GSP bei seinem TriStar, oder wo ist der? Ja. Ja, hat er da nicht wen anders? Wie meinst du das? Na, mit anderen coolen Typen. Ein Prospect. Ja, Rory McDonald. So süß, sollen sie lieber das machen. Den Francis Carmont, den gebe ich noch 2 Kämpfe, dann ist der weg. Wenn der die auch noch verliert. Ja, es sieht nicht gut aus, aber ist natürlich ein Europäer. Das ist wiederum nicht so schlecht. Alter, jetzt muss ich mal was anderes sagen. Ich muss nochmal abschweifen hier oder wegschweifen oder wo, was auch immer. Schweif mal. Mal ganz ohne Scheiß. Wer jetzt sich noch hinstellt und bei dieser Icewater Challenge mitmacht, der ist echt so, also... Macht da Dana White jetzt mit? Der hat das schon vor gefühlt 3 Jahren damit gemacht. Aber ich sehe das hier nur gerade, dass wieder irgend so ein deutscher Vogel damit gemacht hat. Also die jetzt da noch nominiert werden, das sind wirklich, also ich vermute, dass wir jetzt dann auch bald rankommen. Also so in der Art ist das halt so, weißt du, vom Fame-Status her. Also sprich, es gibt keinen Fame. Also, kein Wittmann nominiert mich. Das ist so traurig mittlerweile. Egal. Zurück dann zu der Card vom Samstag. Also Francis Camon hat mich so ein bisschen enttäuscht, aber ich wollte noch auf jemanden zu sprechen gekommen, Chris, und der hat dir auch gefallen. Das war der Verrückte gegen Max Holloway, Clay Gollard hieß der. Der hieß nur Verrückter. Verrückter Clay, der hat sich auch Cassius Clay Gollard genannt. Ja. Und sein Twitter-Account ist CCCCCCCC Gollard. Schön. Einfach zu merken. Ja. Also den fand ich schon cool irgendwie. Ja, also, der Typ. Ihn cool, ja. Ja, naja. Ich mag ja auch Max Holloway schon. Finde ich ganz cool, den Typen. Mhm. Und der hat sich vor allen Dingen enorm gemacht seit dem Conor McGregor-Kampf, finde ich. Und den Clay Collard kannte ich halt nicht. Nee, der war neu. Ja, der musste ja auch einspringen, ne? Ja. 6 Wochen vorher oder so hat er es erfahren. Und ich habe mir dann halt nur gedacht, was geht in der Corner vor? Er hat's ja wirklich in dieser Art und Weise bis in die dritte Runde geschafft. So. Das ist so zu sehen, ja. Und die Corner von ihm hat es wirklich geschafft, nicht einmal mit einem Nebensatz zu erwähnen, dass er vielleicht mal ein bisschen mal die Deckung hochnehmen sollte. Nein, haben sie nicht gemacht. Und der Typ hat Dinger gefressen. Hut ab, wirklich. Der hat Schläge, der hat Punches gefressen von Max Holloway. Hut ab. Aber das war doch abzusehen. Also, mir war aber auch sicher, dass er Holloway nicht ausnocken wird. Da war ja nichts. Naja, da war ich mir nicht so sicher. Also in der ersten Runde hat er schon ganz, ganz schön Druck gemacht. Das kann man mit Sicherheit nicht leugnen. Der war Mitte zweiter Runde, war der platt. Ja, das auf jeden Fall. Da war der platt. Der konnte die Arme nicht mal hochkriegen zum Schlagen. Das auf jeden Fall. Mitte der zweiten Runde war Feierabend. Aber in der ersten Runde hat der Gas gegeben ohne Ende. Und da habe ich natürlich schon Bock drauf gehabt. Ich habe natürlich dann irgendwie darauf nicht gehofft, aber hab mir dann irgendwie schon gedacht, ja, das könnte für Max Holloway halt einfach ein K.O.-Sieg werden, weil er halt einfach das bessere Cardio hat und einfach ein bisschen cleverer sich alles besser hat. Ja, aber es war schon interessant zu sehen, wie da einer wirklich mit 130% so einen Kampf angeht und mit 0% den Kampf beendet. Ja, aber trotzdem beeindruckend. War so ein bisschen, hat mich so ein bisschen an Kevin James in Here Comes the Boomer erinnert. Nur ohne Regen. Ja, nur ohne Ring. Also das war wirklich, natürlich, ey, ohne Scheiße. Ich habe dir ja geschrieben, dass der völlig nicht mehr, dass der Typ nicht mehr ganz dicht ist. Du hast zurück drauf geschrieben, dass alle so kämpfen müssten. Ey, lieben gerne habe ich da so einen Typen dabei, der komplett geisteskrank in so einen Kampf reingeht. Aber irgendwann ist auch gut. Ich meine, nein, wen haben wir denn da noch für so Schoten, die so rangehen? Eddie Guerrero. Eddie Guerrero, du meinst, glaube ich, Thiago Montera. Alcantara. Wie heißt denn? Diego Sanchez. Ja. So ein Diego Sanchez, der geht natürlich auch so in den Kampf rein, aber da hast du halt noch das Gefühl, der weiß, wovon er redet. Moment, ich könnte mir vorstellen, dass man sich gedacht hat, wenn wir eine Chance haben wollen, müssen wir ihn schnell ausnocken. Ja, das würde auch dafür sprechen, dass die Conor niemals gesagt hat, Junge, also, dass du mal wenigstens einen Schlag abfängst, so? Versuch alles oder geh in der zweiten Runde K.O. So könnte es sein, dass das die Marschrichtung war. Und vielleicht kämpft er immer so, stell dir das mal vor. Ja, aber dann müssen wir doch irgendwann Bellator gucken oder so. Stirbt er Ende des Jahres. Gut. Oder sich selbst einen Kinnhaken gibt. Ja, das, wem war denn das, der sich da, zwar glaube ich bei der Macau-Card, da war auch so ein Typ dabei, der sich beinahe selber in die Fresse gehauen hat und da ausgenockt hätte. Du lachst. Wie hieß denn der Vogel, der jetzt zuletzt verloren hat? Gray Maynard. Der hat es ja mal geschafft. Der hat sich selber ausgenockt in einem Kampf. Hat sich selber in die Fresse gehauen in einem Kampf. Naja, so ist es halt. Du, wir haben noch was, das müssen wir ansprechen. Und zwar hat uns tatsächlich jemand Hörerfragen geschickt. Also es gab wirklich, muss ich mal nochmal nachgucken, dass ich hier. Wolltest du nicht noch über Macau reden? Nö, ja, Bisping hat halt gewonnen gegen Kong Li, war krasser Fight, weil Kong Li sah danach wirklich heftigst aus, also das sah wirklich richtig schlimm aus und Bisping hat mich in einer gewissen Hinsicht beeindruckt mit seiner Performance, aber Kong Li ist vielleicht nicht unbedingt der richtige Gradmesser, um jetzt hier gleich von Bisping 2015 Title Run zu sprechen. Mhm. Also, ich würde ihn jetzt gerne gegen Luke Rockhold sehen und die beiden geben sich's ja auf Twitter schon lange und auch in Interviews und einfach mal gegen Luke Rockhold. Gab's auch ein geiles Wettangebot von Luke Rockhold, der gesagt hat, pass auf Bisping, wir kämpfen gegeneinander, wenn ich dich in der ersten Runde finische, kriege ich deine Börse und wenn du, egal, länger als eine Runde durchhältst, Sieg, Niederlage, alles wurscht, einfach nur länger als eine Runde durchhältst, bekommst du meine Kampfbörse. Also da scheint es schon ein gewisses Interesse zu geben, beiderseits den Kampf abzuhalten und eigentlich muss die UFC dafür sorgen, dass es zu diesem Kampf kommt. So. Bisping sah hervorragend aus in diesem Kampf, kein Vergleich zum Tim Kennedy-Kampf, aber es war halt auch ein viel schwächerer Gegner als ein Tim Kennedy. Deswegen, ja, starker Performance-Punkt. Sebastian hat uns ein paar Fragen geschickt und ich finde, die sind es wirklich wert, hier noch drauf einzugehen. Zum einen will er wissen, welcher Prelim-Fighter unserer Meinung nach, der jetzt noch nicht so einen hohen Bekanntheitsgrad hat, unserer Meinung nach, in den nächsten Jahren das Potenzial zu einem John Jones oder GSP hat. Ja. Auf gut Deutsch schreibt er, wer wird der nächste Superstar in der UFC? Das ist natürlich eine extrem schwierig zu beantwortende Frage, ganz klar. Gefühlt sagt man da immer Sergio Pettis, aber nach dem letzten Fight auch nicht mehr. Doch, den würde ich immer noch auf der Liste sehen. Sergio Pettis hat natürlich so ein kleines Gewichtsproblem. Aber ich möchte noch was anderes dazu sagen, bevor wir jetzt auf die Frage eingehen. Weil wir sind ja, wir haben ja nur die Meinung. Also wir, uns fehlt auch das Wissen in der Tiefe, um jetzt hier wirklich Leute als Prospects zu bezeichnen. Also ich würde mal eher behaupten, dass das Leute sind, die viele auf dem Zettel haben, die wir jetzt nennen. Oder? Müssen wir uns auch mal so ein bisschen... Ich kenne keine anderen Leute, die den Sport da gucken, Pettis, von daher. Sergio Pettis fällt mir jetzt noch ein, den du ja auch schon genannt hast. Jetzt müssen wir mal gucken, im Flyweight. Im Flyweight fällt mir überhaupt niemand ein, der da eine große Nummer werden könnte und also praktisch jetzt noch keine ist. Bantamweight. Caceres, wenn man den nennen sollte, aber als Superstar, denn der Prelim-Fighter? Nee, Superstar nicht. Ja, ich so weit runter kann ich jetzt wirklich nicht gehen. Also da heutzutage, wenn du bei den Prelims kämpfst, ist eigentlich schon Hopfen und Malz verloren, weil ich glaube, wenn es nur den Ansatz einer Chance gibt, dass du mal ein großer Kämpfer wirst, stehst du relativ schnell auf der Maincard mittlerweile. Durch so viele Events sind die einigermaßen aussichtsreichen Kämpfer relativ schnell auch auf der Maincard zu finden. Und da fällt mir nämlich gerade einer ein, dieser Brandon Fetch, glaube ich. Dieser Heavyweight, der mit dieser schwarze... Ja, ich weiß, wen du meinst. Diese Dampframme. Gegen, wie er ihn nennt, Matt Matrion kämpft. Er sagt ja nicht Matt Matrion zu ihm, sondern er sagt Matt Matrion, hat er gesagt. Aber ich wollte noch kurz ein Wort verlieren zu Brandon Fetch. Den finde ich ziemlich stark. Ist ein Welterweight, also auch in der Gewichtsklasse, die Beachtung findet. Geiler Kampf gegen Paulo Thiago und der sollte jetzt einen Kampf wieder bestreiten, hat sich dann aber verletzt und so. Das ist ein Typ und den du meinst, da müssen wir auch nochmal nachgucken, wie der jetzt genau heißt, der jetzt gegen Matt, wenn ich jetzt Matt Matrion eingebe, findet man den dann? Weiß ich nicht. Im Internet? Ist Tarek Seferdin ein Prelim-Fighter? Nein, ne? Nee, ist auch, glaube ich, keiner, der ein großer Superstar wird. Ich glaube auch noch nicht mal, dass der, wie heißt er denn, Derek Lewis, dass das ein richtig großer Superstar werden kann. Glaube ich irgendwie nicht. Ich glaube schon, dass das jemand, also wenn er gegen Mitrion gewinnt, das muss er erstmal hinbekommen, wenn er gegen... Ich weiß gewinnt, noch einen. Ja? Nee, keinen. Okay, wenn er gegen den gewinnt, hat er natürlich erstmal in dieser Heavyweight Division für ein bisschen Aufsehen gesorgt, aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass das so ein aussichtsreicher Superstar ist, der da wirklich in so Ligen eines Anderson Silvers oder GSP vorstoßen kann. Wen haben wir denn im Featherweight noch, den man auf der Rechnung haben muss? Chad Mendes, Cub Swanson sind die ganz vorne schon dabei sind. Gut, Conor McGregor. Könntest du da noch nennen, im Featherweight. Ist aber kein Prelim-Fighter. Ja, aber lass uns da nicht so auf dieses Prelim-Fighter rumreiten. Es geht ja mehr oder weniger darum, ich meine, guck mal, GSP, Anderson Silva sind die größten des Sports ever, kann man so sagen. John Jones, weißt du, also das sind wirklich die Top 5, Top 10 aller Zeiten in Sachen MMA. Mhm. Also wenn du da, also das ist, denke ich mal, extrem schwierig, das vorherzusagen, wer da jetzt bei den Prelims das Zeug dazu hat, mal in diese Region vorzustoßen. Aber unter den Leuten, die sich jetzt schon, sag ich mal, so ein bisschen einen Namen gemacht haben, da kann man schon so Tendenzen erkennen. Und ein Conor McGregor hat halt erstmal die Grundvoraussetzungen. Also er ist charismatisch, kämpft unterhaltsam und scheint auch gar nicht so schlecht zu sein. Wie gut er jetzt wirklich ist, werden wir gegen Poirier sehen. Ja. Aber den möchte ich definitiv dann mal mit genannt haben. War das Kevin Casey, den ich meinte? Nee, das war... Nee. Lightweight ist... Sehe ich jetzt auch niemanden so auf den ersten Blick, den ich dann nennen würde als... Also natürlich wird es dann vielleicht jetzt irgendwann eine Card geben und ich werde mich an den Sebastian erinnern und denken, Mensch, der... Rory McDonald, ja, könnte man vielleicht nennen, ist natürlich schon in gewissen Hinsicht ein großer Star, aber da weiß ich nicht so richtig, ob dieser, sein Style so, also wie er sich gibt, ja, ob das so für einen Superstar taugt, so dieses psychokranke mäßige da, das ist ja schon ein bisschen merkwürdig, wie er sich da gibt. Calvin Gastelum, kann man vielleicht noch nennen. Ach, Calvin Gastelum ist ja nicht schon ein Household Name. Nee. Das würde ich nicht sagen. Hä? Nee, es ist mit Sicherheit ein bekannter Kämpfer, aber wir reden, wie gesagt, nochmal, du beißt dich ja die ganze Zeit extrem an dieses Prelims-Geschichte. Nee, aber Calvin Gastelum ist ja für ist mich kein, schon ist ganz... Ist er kein John Jones? Natürlich nicht, natürlich nicht. Ja, besser. Aber er ist jemand, der für Aufsehen sorgt, wie er kämpft, und der klickt ja auch beim Publikum. Ja. Also das sind ja so die Voraussetzungen, deswegen nenne ich jetzt hier wenigstens mal Namen, du miese Peter. Ich bin überhaupt gar kein Miesepeter. Ja, du wärst nicht sofort gegen alles, was ich hier sage. Der nicht und der ist nicht. Ja, dann kannst du auch Rumble Johnson nennen. Ich sagte, der marschiert da bis zu John Jones durch. Nur ist ein Problem, dass halt John Jones dann noch irgendwann kommt. Ja, dann genau. Ist vorbei. Das, ja, dann genau. Ist vorbei. Das glaube ich halt eben auch. Aber so ein Calvin Gastelum kann ich mir schon vorstellen, dass der da im Titelgeschehen eine Rolle mitspielen könnte, mal irgendwann. Ja, klar. Bist du müde? Bisschen, ja, hört aber mal, das hört geht. Mal raus. Hört mal ja? raus. An deiner Stimmlage hört man das so ein bisschen. Hast du nicht so fein getuned. Deine Stimmlage hört sich so ein bisschen so an. So, und die andere Frage, die bezieht sich auf die Heavyweight Division, die ist auch ganz interessant. Mhm. Und zwar will er wissen, woran liegt es, dass eurer Meinung nach die Heavyweight Division so wenig im Fokus steht? Ja, weil es da nur scheiß Kämpfer gibt. Ist es nur eine Momentaufnahme, weil Kane verletzt ist, oder gibt es eurer Meinung nach andere Gründe? Kommen zu wenig junge Talente nach, die die Division mal ordentlich aufmischen? Mit Sicherheit ein wichtiger Punkt, weil guck dir mal das Alter an. Dass Andrei Arlovski zurückgekommen ist ja schon ein dickes Ding. Ja, du musst dir nur das Alter derjenigen angucken, die da in den Top 10 vertreten sind, dann weißt du Bescheid. Gibt keine jungen Leute. Da ist doch Brandon Sharp noch einer der jüngsten. Und eine Pfeife. Und fehlen die polarisierenden Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Sonnen, McGregor oder früher Lesnar? Oder sind die niedrigen Divisions einfach spektakulärer und schöner anzuschauen? Ich glaube, die niedrigeren Divisions haben es eher schwerer. Also ich glaube, Aufmerksamkeit zu erringen. Ja, ich glaube, dass Heavyweight immer erstmal im Fokus steht. Ja. Prinzipiell. Immer erstmal einen kleinen Vorteil hat. Das merkt man ja daran, dass Demetrius Johnson echt eine arme Sau ist, dass der 178 headlinen muss. Und auch für seine großartigen Leistungen eigentlich keine Liebe bekommt, sage ich jetzt mal so. Ja. Und so Heavyweight Division an sich, du hast halt wirklich das Problem, dass da so ein bisschen die Competition fehlt. Verdum ist mit Sicherheit kein schlechter Gegner für Velasquez jetzt, aber ach ja, dann hast du so einen Travis Brown, der irgendwie auch aussieht wie nicht gewollt und nicht gekonnt. Also der ist halt auch überhaupt nicht charismatisch, finde ich. Ja, so ein Freak wie Antonio Silva, Bigfoot Silva, Josh Barnett, der sein eigenes Gimmick ist. Ich bin Miocic, da bleibe ich ja immer noch bei, ne? Ja, aber es ist halt so nichts da. Also da fehlen halt diese Typen, die er auch aufgezählt hat. McGregor, Sonnen und so. Sowas fehlt ja, das stimmt schon. Absolut. Aber was mir viel mehr Sorgen macht, ist wirklich das Alter in dieser Division. Dass da so viele ältere Kämpfer dabei sind und kaum junge Leute nachkommen. Das finde ich ein bisschen bedenklich. Wie alt ist denn der Fabrizio? Keine Ahnung, aber der wird auch schon über 30 sein. 29, 30 würde ich schätzen. 37. Quatsch, niemals. Ja, 37 ist der. Der ist 37, der Fabrizio. Fabrizio ist 37. Na. Fabrizio. Junior ist 30, das ist wahrscheinlich noch mit der Jüngste. Junior dos Santos 30 Jahre alt. Ja. Aber gefühlt erstmal weg vom Schlag. 32 ist Travis Brown. Und Stipe? Ich glaube auch so um die 107. 32. Ja, das geht doch noch. Ja, aber so gefühlt, ja, da gibt es ja noch diesen Dagestani. Dagestani? Oder so ein Russland-Dings? Russland-Mago? Ja, kannst du knicken. Das ist der in Berlin gekauft wurde, würde ich sagen, gekämpft hat. Den meinst du, oder? Eine Pfeife oder was? Ja, ich fand den jetzt überhaupt nicht beeindruckend oder irgendwas. Also keiner, den ich jetzt da nennen würde. Ich meine, klar, du hast halt so Typen wie Roy Nelson oder so, aber die wären halt wahrscheinlich nie Champion. Also so Polaili, Roy Nelson sind ja eher so. Ja, so Polaili kannst du auch jetzt mal wieder von der Liste eigentlich streichen. Schon wieder bei seinem letzten Kampf hat er halt keine Chance gehabt im Grappling gegen Rushhold. Diese Division. Die ist schwierig. Ja, die hat so, der fehlt halt einfach so noch zwei, drei richtig geile Heavyweights. Die fehlen da einfach. Also, dieser Unterschied zwischen Dos Santos und Brown oder Verdum Velasquez und Dos Santos und dann Brown, Silva etc. Dieser Unterschied ist mir zu groß. Das wirkt nicht wie Platz 2 auf Platz 3, sondern eher wie von Platz 2 auf Platz 10, so gefühlt in den anderen Divisions. Und ja, klar, wenn dann dein Champion noch häufig ausfällt, dann verliert so ein bisschen die ganze Division so auch ihren Fokus. Und was man dazu sagen muss, dass es gar nicht so viele Heavyweight-Kämpfe immer gibt auf der Card. Ja, das liegt aber nicht in der UFC, es liegt am Material. Ja, wahrscheinlich schon, ja klar. Hm? Gibt halt einfach nicht so viele. Was ist denn die nächste Ultimate Fighter? Ist das eine Heavyweight? Nee, jetzt beginnt ja die Mexiko-Geschichte. Weiß jetzt nicht, welche Gewichtsklasse das ist. Da kommt auch noch dazu, dass dann viele Light-Heavyweights da immer antreten bei den Heavyweight-Divisions, um überhaupt erstmal irgendwie in die UFC reinzukommen. Ja, und weil sie halt wissen, dass sie dann häufig durch Schnelligkeit und ja, Cardio dann da Heavyweights besiegen können bei Ultimate Fighter. Aber dann die 20, das sind die Mädels. Ja, das sind die Strawweights. Ja, und dann weiß ich gar nicht, ob da schon was bekannt gegeben wurde für 21, nö. Heute wurde da irgendwas bekannt gegeben. Für die 21.? Für Velasquez, Fabrizio. Nee, das ist 19, die läuft ja jetzt ab morgen. Ja, aber was sind denn das? Das sind ja Lateinamerikaner, aber es waren leichte Gewichtsklassen. Ach, scheiße. Nee, finde ich nicht so scheiße. Ich bin da nicht aber, so. Nein, aber scheiße für das Thema, welches wir gerade bearbeiten. Ach so, ja, das schon, klar. Aber ist halt so. Ich meine, das ist halt das. Ich guck mal, wir haben es wirklich live miterlebt. Light Heavyweight Division. Ich weiß noch, wo wir angefangen haben und wir über John Jones gegen Gustafsson gesprochen haben und nicht wussten, wie es in dieser Light Heavyweight Division für John Jones weitergehen soll, weil wir ja auch gesagt haben, Teixeira, ja, es wäre nochmal interessant, John Jones gegen Teixeira zu sehen, aber es war weit und breit kein Gegner für John Jones zu sehen. Und wenn du jetzt heute guckst, da kann der sich vor Gegnern nicht mehr retten. Gustafsson, Cormier, Teixeira, Anthony Johnson, weißt du, Bader hat jetzt wieder gewonnen. Gut, der ist jetzt noch weit entfernt von dem Titelkampf, aber ich meine nur, es ist ja auf einmal wieder was los. Und das kann natürlich in der Heavyweight-Division auch ganz schnell gehen. Ja, aber es sieht momentan nicht danach aus. Lass mal Overeem 2 Kämpfe gewinnen, lass mal Miocic noch 2 Kämpfe gewinnen, zack hast du, und lass mal Dos Santos seinen nächsten Kampf und seinen übernächsten Kampf gewinnen, zack hast du 3 Leute, die schon wieder anklopfen. Ja. Also es kann schnell gehen. Aber es geht der Division eindeutig schlechter, als wir zum Beispiel dem Lightweight, wo Pettis Champion ist, mit Henderson, Melendez, ja. Nurmagomedov, Cerrone, dem neuen Eddie Alvarez, das ist ja Wahnsinn. Ja, aber das ist eigentlich immer so in MMA, dass die Lightweight Division die am best bestückte Division ist. Eigentlich fast überall so. Also es gibt halt einfach gefühlt viel mehr Lightweights als Heavyweights. Aber bevor ich mich um die Heavyweight Division Sorgen machen würde, würde ich mir eher um die Women's Bantamweight Division Sorgen machen. Ja, gut. Und auch um die Flyweight Division, wenn ich ehrlich bin. Das sind jetzt noch eher Divisions, die mir mehr Sorgen bereiten als die Heavyweight Division, weil bei einem Heavyweight-Fight, du immer so dieses besondere Feeling mit dabei hast, da sind 2 Kolosse, die sich's geben. Mhm. Und da kann ich jetzt aus eigener Erfahrung berichten, als ich das in Berlin gesehen habe, war das schon extrem beeindruckend, wenn sich 2 solche Viecher auf die Fresse hauen. Mhm. Also das muss man mal live gesehen haben. Also es ist schon, da fällt dir erstmal auf, was da auf einen zukommt, glaube ich. Also wenn du es am Fernsehen siehst, dann wirkt's anders. Aber wenn du da diese Schläge hörst, und zwar signifikant lauter als alle anderen Schläge danach von leichteren Gewichtsklassen. Und das war schon beeindruckend. Auch wenn die Viecher sich da umrennen. Also du hast ja echt das Gefühl, als ob da wirklich 2 Bullen sich dann umrennen. Mhm. Das hat schon einen besonderen Kick, immer die Jungs so zu sehen. Ich hab gerade den Woodley-Fight gesehen. Das ging ja nicht lang, wa? Ja. Ja, beeindruckend. Also von daher, die Heavyweight-Division, denen gehen so ein bisschen die Stars ab, das stimmt. Aber sie profitieren mit Sicherheit davon, dass sie immer noch eine Heavyweight-Division sind, an und für sich eine Heavyweight-Division sind und die immer, also man will immer Heavyweights kämpfen sehen eigentlich. Also mir geht's so, ich freue mich immer auf Heavyweight-Kämpfe. Außer wenn ich weiß, da kämpfen so Grappler gegeneinander oder so Jiu-Jitsu-Vögel da, wo ich keinen Bock drauf habe. So. Brandon Sharp gegen Frank Mir. Ja, Brandon Sharp gegen Andrei Arlovski. Ihr habt auf jeden Fall den Kampf gewonnen. Gibt's ja keine 2 Meinungen. Ihr habt den klar besiegt. Dann danach habe ich noch 4 Girls abgeschleppt. Ja, genau. Ich hab mir noch einen runtergeholt jeden Abend und fahre in meinem BMW M6 durch die Gegend. Yeah. Ich kenne halbwegs berühmten Stand-Up-Komiker. Yeah. Du Carper, wa? Yeah. I'll hear the alligator roll! Ja. Finde ich super. Das sollte man viel häufiger anwenden, diesen Spruch. Egal, wo man so ist, wenn irgendeiner an der Schlange steht, so im Supermarkt und fährt dir so hinten mit dem Wagen in die Hacken, einfach mal so, yeah. Muss man probieren. Ich dachte, Alligator Roll! Das ist ja auch nicht schlecht, aber mit dem Einkaufswagen. Alligator Roll. Stell dir das mal vor, beim Lidl an der Kasse greift sich einer so einen Einkaufswagen und macht einen Alligator übers Förderband. Förderband? Ja, was weiß ich. So, die dritte Frage, die finde ich auch, auf die freue ich mich schon die ganze Zeit. Und zwar schreibt er, gerade mal durch die Records von ein paar Fightern geschaut und dabei gesehen, dass Anthony Showtime Pettis am 31.08.2014, also fast vor genau einem Jahr, seinen Titel gewonnen hat. Seitdem hat er keinen Kampf mehr, also nicht mal eine Titelverteidigung. Ich finde es merkwürdig, dass so etwas möglich ist. Ich kann mich an Divisions und an Interimstitel... Moment mal, nee, halt, bin ich in der Zeile verrutscht. Ich kann mich an Divisions und Champions erinnern, bei denen nach einer Verletzung sofort der Titel für vakant erklärt wurde oder ein Interimstitel ausgekämpft wurde. In diesem Fall darf sich Pettis einfach ein Jahr Champion schimpfen. Findet ihr das in Ordnung oder meint ihr, dass man das in jedem Fall einzeln betrachten sollte? Oder plädiert ihr für eine genaue Regelung? Immerhin verpassen viele Fighter so einen Title Shot oder sogar mögliche Titelgewinne. Okay, ja. Definitiv muss man natürlich in jedem Fall individuell betrachten. Eins darf man natürlich nicht vergessen, Chris, bevor wir ja loslegen. Pettis konnte jetzt nicht antreten, weil er ja dieses Ultimate Fighter Ding macht. Mal abgesehen von der Verletzung. Hätte es keinen Pettis-Kampf gegeben, weil er ja Ultimate Fighter mit Melendez dreht. Darf man nicht vergessen. Muss man dazu sehen. Und das Problem ist doch ganz einfach. Wir hatten doch neulich erst diese Diskussion, dass wegen José Aldo. Richtig. Das genau, ja, erzähl mal. Das ist genau das Problem, dass man bei Aldo mehr oder weniger sagt, also wenn du nicht bis da und da deinen Titel verteidigen kannst, nehmen wir dir den weg. Und das Quatsch. War eine relativ kurze Zeit. Also aller Quatsch, totaler Oktober. Und Pettis kann halt ein halbes Jahr verletzt ausfallen. Ich würde für eine klare Regelung mich aussprechen. Ich würde sagen, wenn ein Kämpfer nicht innerhalb von 12 Monaten seinen Titel verteidigen kann, aufgrund von Verletzungen oder Sperren, dann gibt's halt einfach einen Interimstitel. So würde ich's wahrscheinlich machen. Ja, wie Dominic Cruz. Also lass es 18 Monate sein. Aber 12 Monate finde ich eigentlich ganz gerechtfertigt. Weil 12 Monate ist echt eine lange Zeit. Da musst du schon extrem übel verletzt sein, um länger als 12 Monate nicht zu kämpfen. Übrigens, man müsste sich wieder eine Möglichkeit offen lassen, weil jetzt in diesem Pettis-Fall, ja, ist es ja nicht so, dass er hätte seinen Titel jetzt schon verteidigen können. Weißt du, also er macht es ja deswegen gerade nicht, weil er halt diese Ultimate Fighter-Staffel hatte. Die wurde ja jetzt abgedreht. Ja, so, aber er verteidigt seinen Titel ja dann länger als 12 Monate nicht. Dann macht es jetzt wieder keinen Sinn, dass ich so eine Regel fordere. Und du darfst eins nicht vergessen. Jetzt machst du so eine Regel, 12 Monate, fällt mir gerade ein. Jetzt ist er nach 13 Monaten fit. Ist ja genauso Schwachsinn, dass du dann sagst, ich mache für einen Monat einen Interimstitel. Es ist schwierig. Ohne Frage, da musst du natürlich dann immer individuell bei jedem Patienten im wahrsten Sinne des Wortes mal gucken, wie das da aussieht. Aber das mit Pettis finde ich persönlich eine Frechheit. Aber wie hättest du es denn jetzt anders gemacht? Da hättest du dem den Titel abgenommen, weil er 6 Monate ausfällt? Interims. Weil er 6 Monate ausfällt? Ja, bei 6 Monaten würde ich anfangen, ja. Nee, das ist mir zu... Also du kämpfst in der Regel 2 bis 3 Mal im Jahr. Und 6 Monate ist doch alles noch Rahmen. Ja, aber er ist ja nicht 6 Monate ausfallen. Wie lange war er verletzt? Ja, er ist deswegen nicht 6 Monate ausgefallen, weil er ja kurz vor seiner ersten Titelverteidigung gegen Thompson sich verletzt hat. Also man muss ja jetzt erstmal, das ist ja die nächste Frage, ab wann wirst du das erzählen? Ab den Tag, als er das letzte Mal gekämpft hat oder ab da, als er sich verletzt hat? Weil er hat sich halt kurz vor diesem Kampf verletzt oder er war schon angeschlagen, aber dass er nicht kämpfen konnte, das wurde Kreuzband erst kurz, hat der, ne? Richtig, das wurde erst kurz vor dem Kampf gegen Josh Thompson mehr oder weniger klar. Und von daher, weißt du, muss man sich jetzt halt fragen, zählt man es ab da? Dann war es Dezember oder Ende November. Dann hat er 6 Monate Pause, Kreuzbandriss, 6 bis 7 Monate. Und dann konnte er nicht kämpfen, weil er Ultimate Fighter dreht. ist eine schwierige Situation. Ich finde, ein Interimstitel ist immer... Wie war es denn bei Dominic Cruz? Bei Dominic Cruz lief es ganz blöd. Der hat sich immer wieder neu verletzt. Und ja, aber da wurde ja irgendwann einer eingeführt. Ja, aber nach fast 2 Jahren erst. Ah. 2012 hat er sich das erste Mal verletzt. Ist lange ausgefallen. Dann sollte er zurückkommen. Hat er sich wieder verletzt. Jetzt muss ich mal überlegen. Genau, hat er sich wieder am anderen Kreuzband, glaube ich, verletzt. Dann sollte es diesen Barrow-Fight geben. Weißt du? Der im Februar oder wann das war. Ja. Dieser Interimstitel gegen Titelträger. Genau. Und da hat er sich ja dann, was hat er, Adduktoren oder was er sich da gerupft hat, irgendwie sowas, hat sich also wieder verletzt. Ich tue mich so ein bisschen schwer zu sagen, wann du den Titel abnehmen sollst, weil auch hier hast du ja wieder den Punkt, dass du eigentlich sagst, okay, also jetzt müssen wir ihm den Titel abknöpfen und er sagt zu dir, ja, aber ist kein Problem, ich kann im Februar kämpfen. Jetzt verletzt er sich halt Ende Januar. Ja. Es ist schwierig, also. Deswegen mit dem Abknöpfen, das fände ich nicht ganz so gut. Nee, Abknöpfen nicht. Interimstitel, ja. Aber wann? Also es macht halt wirklich keinen Sinn, einen Interimstitel für einen Monat irgendwie. Also wenn du halt sagst 12 Monate und jemand ist 13 Monate verletzt, das ist Quatsch. Natürlich Quatsch, ja. So, ich glaube, du musst das individuell betrachten. Ja. Erstens musst du es individuell betrachten und zweitens mal musst du dann so Faktoren wie er tritt gerade Ultimate Fighter etc. pp. Musst du mit ausschließen können. Und wenn du natürlich weißt, okay, hier hat einer einen Kreuzbandriss und keine Ahnung, noch irgendwas, Achillessehnenriss und fällt hier ein Jahr aus, dann brauchst du nicht lange rummachen. Da kannst du, finde ich, einen Interimstitel ausfechten. Und ich würde es vielleicht ähnlich machen, wenn einer einen Kreuzbandriss hat und verletzt sich dann nochmal am Kreuzband, was ja häufig passiert, dass du dann das andere Kreuzband hier auch noch reißt. Naja, oder dass du zu früh loslegst und die Nahtstelle, das Kreuzband wird ja mit so einem Stückchen wieder geflickt und das kann schnell reißen. Alten Stück Leder, genau. Ja, ja. Aalleder. wird darüber gebunden, da wird so ein Aal, kommt so ein bisschen Mett kommt dann rein und dann kommt, ja, es ist wirklich so. Dann kommt so ein bisschen Mett rein und dann nehmen die immer noch so ein Stück Asphalt und machen das mit dem Bagger, dann drücken die da ganz mit so einer Dampframme, kommen sie da drüber gehüpft und wenn du da natürlich vorher dann irgendwie mal schwer belastet ist mit dem Güterzug oder so, dann hält da kein Kreuz. Ich wollte heute eigentlich die Emmys gucken, aber ich glaube, da wird heute nichts mehr raus. Oh ja, da kann ich dir, weißt du schon, ja, Breaking Bad, wa? Ja, ja, abgeräumt, 6-mal. Alles abgeräumt. Zu Recht. Und heute kam der Trailer zur 3. Staffel von The Newsroom. Na, das ist ja dein Ding. Ja, also ich finde, man muss es individuell betrachten. Bei Pettis finde ich es nicht so schlimm. Er hat natürlich das Pech, mehr oder weniger, dass sein Fehlen wirklich ja viele so ein bisschen ja nervt, möchte ich fast schon sagen, weil es sind halt so viele Contender in dieser Lightweight Division. Bei Cain Velasquez, der auch ein Jahr lang nicht mehr kämpfen wird, wenn er dann wieder in Mexiko dann in Erscheinung treten dürfte. Da macht jetzt nicht so viel aus, weil du hast nicht das Gefühl, dass da mega Contender anstehen. Ja. Und im Lightweight, ja, da willst du halt gegen Cerrone so einen Kampf sehen, du willst einen Rückkampf gegen Henderson, gegen Henderson wolltest du eigentlich auch mal so ein bisschen sehen, würde ich mal behaupten. Melendez, Nurmagomedov ist ein Kandidat, Dos Anjos jetzt, dann Eddie Alvarez, also es sind so viele Namen, die da rumschwirren. Und ja, wenn einer so lange ausfällt, ist natürlich immer scheiße. Alter, dieses Lightweight ist geil, ey. Ja. Übrigens, das mit diesen Fragen finde ich übrigens ziemlich geil. Nicht, weil wir so unheimlich geile Auskenner sind, was wir natürlich sind. Wir sind unheimlich geile Auskenner. Aber einfach, weil das immer so ja für Gesprächsstoff sorgt. Finde ich echt cool. Also solltet ihr Sachen zwar schon wissen, uns aber Gesprächsstoff zuschachern wollen, dann schickt uns auch so Fragen. Ich finde das echt cool. Hat mir Riesenspaß gemacht, dass endlich mal jemand Fragen geschickt hat. Danke, Sebastian. Absolut. Könnt ihr weiter so machen. Chris, hast du noch was MMA-Relevantes? Ich weiß, es sind noch so ein paar Sachen passiert, die ich jetzt hier nicht angesprochen habe. Zum Beispiel, was ganz interessant war, Jordan Mean, sein Vater, wurde ja verhaftet kurz vor dem Event, weil er irgendwie so eine Alte beinahe missbraucht hat oder sowas. Habe ich aber nicht alles genau durchgelesen. Hast du alles durchgelesen zu dem Fall? Ja, klar, aber kann ich nichts mehr zu beifügen. Okay, dann habe ich ganz bewusst darauf verzichtet, ich werde es jetzt trotzdem noch anbringen. Es wurde mal wieder jemand positiv auf Steroide getestet, Brian Ortega, auch mit einem geilen UFC-Debüt, das war glaube ich sein Debüt, ja, genau, mit so einem geilen UFC-Debüt, wo man dachte, oh geil, endlich wieder ein Contender, Pustekuchen, auch wieder gedopt, es ist wirklich die einzige Hoffnung ist für mich, dass das weiter so geht und die Schlinge sich weiter zuzieht, auch wenn es wehtut, aber ich werde schon immer so ganz nervös, wenn eigentlich nur Leute erwischt werden, die nicht so relevant sind. Das ist immer kein gutes Zeichen aus meiner Sicht. Mhm. Fehlen halt einfach auch mal Leute, die einen Namen haben und die mit Sicherheit auch dopen. Da kann mir jeder sagen, was er will. Dann dieser Drysdale da, wie der hieß, der Vogel, der ja gedopt hat, Robert Drysdale, der wurde entlassen, das kann man noch hier sagen. Hat Dana White gesagt, nee, der ist weg vom Fenster. Macaulay Culkin hat heute Geburtstag. Was schätze, wie alt er wird? 33. Boah, 34. Ich wollte zuerst 32 sagen, habe ich gedacht, nee, der ist 33. Was haben wir sonst noch hier? Das ist unwichtig. Diaz Mendes, Pipapo, interessiert mich nicht. Ja, Gina Carano. Gina Zerranfeld, Deal ist wirklich jetzt echt close, sagt Dana White. Gefühlt ja. Ich das schon seit Berlin, dass es echt close ist. Ja, das höre ich schon, seitdem ich die Geschichte gucke, seit 2 Jahren. Ja, jetzt sind sie wirklich ganz kurz davor. Ja. Das ist noch was wir ansprechen müssen. Doch noch was zu Macau. Ganz kurz. Und zwar, ich gucke so Macau. Ja, erster Kampf, 2 Trollers gegeneinander, eine ganz hot, die andere nicht so. Und die eine, die etwas geiler aussehende, ist übrigens eine Freundin von Juliana Pena. Also von daher, klar, die geilen Bitches. Stell mir vor, wenn die duschen da im Trainingscamp miteinander. Oh, Alter, ich würde mich unten drunter legen und Muschisaft würde ich. Was? Auf jeden Fall absurdes Judging. Und dasselbe beim nächsten Kampf. Und dann hat die UFC einfach gesagt, weil sie ja die Judges selber stellen, Dana White hat dann gesagt, Alter, schmeiß den Punktrichter raus, der soll, wir haben sie gesagt, gib denen ein Bier und ein Popcorn, der kann in Zukunft noch Kämpfe angucken, aber keine mehr beurteilen. Fand ich cool, gib ihm ein Bier und eine Tüte Popcorn, der kann Kämpfe angucken. War nicht schlecht. Haben sie einfach den Judge removed, sozusagen. Und einen anderen hingesetzt. Finde ich aber gut, dass sie da reagiert haben und gesagt haben, Alter, ihr habt doch nicht mal alle Tassen im Schrank. Ja. Es war nicht völlig absurd, muss man dazu sagen, aber diskussionswürdig. Aber brauchen wir jetzt hier nicht auszudiskutieren. Was habe ich hier noch? Wade Barrett. Das weißt du bestimmt schon. Was denn? Nächstes Update für UFC, neue Fighter. Was? Nee, was denn? Das nächste Content-Update. Nee, weiß ich nicht, erzähl. Ja, muss ich anklicken und laden und Videos starten. Mach doch mal! Also. Warte, bleib mal ruhig. Ja, mach doch mal! The Immortal! Echt? Matt Brown, cool. Matt Brown ist on the way. Matt Brown, wer noch? So, und ich sag nur die Nicknames. Du musst die. Oh je. Quicksand. Quicksand, sagst du. Mhm. Du so Quicksand, ich so. Ja, du darfst dich klicken. Nee, ich guck gerade wirklich, ich klicke hier zwar schon, aber bei News, aber Quicksand, weiß ich nicht, wer das sein soll. Wer ist Mike Pyle. Ah, bin ja völlig aus dem Häuschen, der ist ja Mike Pyle, Mensch. So, Pyle. Und der dritte haut dich jetzt wahrscheinlich auch nicht aus den Socken. Na? Stipe. Doch, das finde ich gut. Stipe Miocic. Schön. Also über den freue ich mich, über den ersten, dessen Namen ich direkt wieder vergessen habe, den finde ich super. Matt Brown. Matt Brown, genau. Das ist Spitze. Gut. Auch for free, oder? For free. Sehr gut. Was ist jetzt hier noch bei MMA Fighting aufgelaufen? Übrigens keine UFC-News mehr, werdet ihr gemerkt haben. Dennis gibt jetzt Wrestling-Podcast bei MMA Radio. Wo auch sonst. White, das ist uns eigentlich egal. Pressekonferenz gucke ich mir morgen an. Shan Tsung-Jung kann nicht in Schweden kämpfen. Korean Zombie. Ja, wird nicht in Schweden kämpfen können. Hat sich, glaube ich, Augenlicht verloren. Scheiße. Mike Pyle, was macht denn der da? Pyle Driver. Was ja. denn? Ich wollte noch irgendwas, Mann. Ach genau, wir fahren übrigens nicht nach Stockholm, liebe Zuhörer. Wir fahren nicht nach Stockholm. Geht nämlich nicht. Keine Zeit. Tyron Woodley interested in Matt Brown next. Ja. Tyron Woodley gegen Matt Brown. Warum nicht? Das wäre was. Da fliegt die Schürze. Hast du Embedded angeguckt? Nein, mach ich aber noch. Unheimlich langweilig. Ja? Ja, TJ Dillashaw geht mir mehr und mehr auf den Sack. Hat er denn eigentlich Sparringspartner bekommen diesmal? Einmal hat er mit Joe Benavides eine Sparringrunde abgelegt. Ich weiß aber nicht, ob das bei der Countdown-Show war oder jetzt hier bei Embedded. Aber Benevides ist ja völlig liebestrunken. Seitdem der mit der kleinen Maus da, mit der Interviewerin zusammen ist, ist er ja völlig weggetreten. Der soll mal mit Alistair Overeem sparen. Da mache ich mir aber Sorgen um Alistair Overeem, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Das ist also, ich wollte noch irgendwie nach den Ratings gucken, aber am dann habe ich mir gedacht, ne? Das ist am auch 10. egal. Am 10. Am 10. ist was? Ja, was ist am 10.9.? Ach, da kommt die Demo raus von Sieht's FIFA. Sieht's aus. Logisch, die wirklich wahren Sachen. Ja, dann habe ich noch ein Update zu Ryback. Achso, das ist ja für Donnerstag. Also am Donnerstag gibt's dann wieder UFC. Nee, Non-PG heißt das da. Kann man schon mal verwechseln. Kann man mal verwechseln. Hat einen ähnlichen Impact in Deutschland. Die UFC und Non-PG. Ich bin mir sicher, wenn es in Berlin in der O2 wird eine Non-PG-Ausgabe gäbe, hätten wir wahrscheinlich ähnlich viele Tickets verschenken können wie die UFC. NHL 15 Demo steht bereit für PlayStation 4. Ja, das probiert man mal aus, ganz klar. Übrigens, was sich ja so ein bisschen durchzieht bei diesen ganzen EA Sports Spielen, sind ja diese Kommentatoren, die man jetzt sieht. Bei NBA sieht man ja auch Jack und diesen anderen Vogel. Ja. Aber animiert, nicht abgefilmt. Dann haben sie Shaquille O'Neal auch mal gefühlt 100 Kilo leichter gemacht. Oh, echt? Ja, ja. Wirklich so bemerkenswert dünner. Gut. Chris, dann sind wir durch. Das war's für MMA Radio. Danke, dass ihr zugehört habt. Spendenkonto kennt ihr natürlich. Ist auf PayPal. Ist immer noch Platz für eure Spende. Haut einfach mal ein paar Euro raus. Nur die Ränder. Ja. Schwingt das Bier vor Working Man und dann bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüss. Liebe MMA-Freunde, bevor ihr nun abschaltet, bitte ich euch noch einen Moment um eure Aufmerksamkeit. Wie auch UFC-Kämpfe, liebe MMA-Freunde, hallo, abschalten, tschüssi, sag doch nochmal tschüss, Chris. War noch nicht, Schluss? Jetzt ist Schluss. Tschüss. Das war der Hidden Track.